Ihr Lieben, das ist die Freitagnacht. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch da. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wollt ihr euch mit mir unterhalten? Wenn ihr das wollt, das hier ist unsere Telefonnummer, meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier in Köln jetzt erreicht. 0800 5678 111. Das ist eine gebührenfreie Nummer. Und per Fax bin ich erreichbar unter 0800 5678 110. Ihr könnt euch hier bei mir melden zu jedem Thema, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag. Steffi ist die Erste heute Nacht, 27 Jahre. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Steffi, dein Thema. Ja, ich wollte dir von der Hochzeitsnacht von meiner Freundin erzählen. Was? Warst du dabei? Ja. Pfui, du warst ja dabei? Ja. Was sind das wieder für Schweinereien? Ja, das war eins vor der Viere. In der Hochzeitsnacht? In der Hochzeitsnacht. Es ist wirklich schlecht bestellt mit unserer Moral. Ja. Erzähle uns, wie es dazu kam. Ja, also die sind schon seit 7 Jahren zusammen gewesen, von daher war die Hochzeitsnacht halt auch uninteressant, so in Anführungszeichen. Ne? Mhm. Und es war halt ein netter Abend, wir haben halt gut gefeiert und wir sind halt zusammen nach Hause gegangen, weil wir sollten halt da schlafen. Und ja. Wir? Das heißt du und dein Freund? Nein, ich und der andere Trauzeuge. Du und der andere Trauzeuge? Ja, die Trauzeugen. Das auch noch? Ja. Also sein bester Freund und ihre beste Freundin, ne? Ja. Und ja, wir haben halt irgendwie schon in der Kneipe so ein bisschen rumgeflaxt, von wegen, wir machen heute Nacht einen flotten Vierer und war halt Spaß halber. War aber nur Spaß, ne? War nur Spaß. Kanntest du denn vorher schon diesen anderen Trauzeugen? Ja, den kenne ich auch schon sehr lange. Aber du hattest mit dem noch nie was gehabt? Nein, nein. Also bist du total nur kurze Frage, bist du auch liiert in festen Händen? Nein, er auch nicht. Ja, okay. Also ihr habt Späße gemacht am Abend, wir könnten ja mal einen flotten Vierer machen. So ungefähr. Ja. Und wir sind zu Hause angekommen, wir saßen so noch am Küchentisch, haben jeder noch eine Zigarette geraucht und die Jungs haben halt nicht locker gelassen. Die haben dann halt Aufzüge gemacht von wegen, wir wollen den flotten Vierer. Und die haben gesagt, ja, legt da schon mal ins Bett, ne, und zieht da schon mal aus und wir kommen danach. Ne? Aha, also ihr habt, die Mädchen haben sich, wie das immer oder oft so ist, ein bisschen geziert noch. Nee, wir wollten ja eigentlich gar nicht. Ach, ihr wolltet überhaupt nicht? Nee, eigentlich gar nicht. Ne? Ja, auf alle Fälle, auf einmal waren die halt verschwunden, die zwei Männer. Ne? Die hatten sich ausgezogen und lagen schon im Bett. Richtig. Meine Freundin geht ins Schlafzimmer, guckt da und sie liegen da pudelarschnackig, die Decke bis an die Nasenspitze und haben gewartet. Ja, das war der entscheidende Moment, ne? Jetzt mussten die Frauen reagieren. Wart ihr denn ein bisschen angezwitschert oder ganz nüchtern? Nee, ganz nüchtern natürlich nicht, aber das war jetzt eigentlich auch kein Grund, dass es halt dadurch irgendwie passiert ist oder so, ja? So, was geschah dann? Ja, wir haben uns eigentlich erstmal so nebendran gelegt, ja, und dachten halt, na, passiert nichts, wir schlafen ein, weil wir waren halt auch müde. Ne? Hatten sich die Mädchen denn dann auch schon ganz nackt ausgezogen? Nö. Nee, noch nicht. Nein, so mit T-Shirt. T-Shirt, so, ganz brav, auch Höschen noch, Unterhöschen noch an. Ja, rechts und links, auf jede Seite ein Mädchen. Genau. Ja. Und dann fing auf einmal dieses Brautpaar da halt an, sich zu küssen und so, ne? Mhm. Wie man das halt dann so macht. Mhm. Ne? Ja, und wir lagen dann erstmal so nebendran und ne, ziemlich doof geguckt, ne? Und auf einmal fing es dann halt irgendwie an, ne? Da hast du gedacht, warum nicht? Ja. Warum nicht jetzt auch? Warum nicht auch mit den anderen Trauzeugen, obwohl du den gar nicht nett und attraktiv findest? Ja, nett schon, aber attraktiv ist halt so eine Sache. Aber manchmal klappt es dann auch, wenn man den anderen vielleicht nicht so ganz attraktiv findet. Also ich mochte ihn schon, ne? Ja. Ich kenne ihn also schon 10 Jahre, aber er wäre halt eigentlich nicht so mein Typ gewesen. Wie war denn jetzt dieser flotte Vierer? War das jetzt ganz klassisch, zwei Pärchen machen es nebeneinander parallel oder verwurstelte sich das Ganze auch irgendwie? Ja, so ein klein bisschen hat sich dann auch verwurstelt, ja, aber eher so dezent. Ne? Mhm. War dann halt doch mehr, dass das Pärchen und wir dann halt so, getrennt waren. Ne? Ja, wie dezent denn? Was ist denn da passiert an Kreuz- und Querberührung? Ja, ich meine, man hat ja halt genügend Hände frei, ja, und dann krabbeln die dann halt doch schon mal so in der Gegend rum, ja. Und dabei blieb es dann eigentlich. Dabei blieb's. Und seid ihr die ganze Nacht dann auch da geblieben? Ja. Ja? Wie war es am anderen Morgen? Habt ihr euch geschämt oder habt ihr gedacht, lustig, geile Sache, tolle Session, machen wir nochmal, oder wie? Ja, nee, also so super geil war es jetzt eigentlich nicht, ja. Also ich würde da jetzt keinen gesteigerten Wert auflegen, dass ich sage, das muss es jetzt immer sein, ne? Es muss ja nicht immer sein, nee, aber so anzumachen. Das ist ja vielleicht auch noch steigungsfähig. Ich will euch jetzt nicht da animieren, ja, aber Vielleicht würde ich euch doch anregen, das vielleicht noch normal auszuprobieren und vielleicht auch in einer anderen Konstellation. Oder? Könnte passieren. Also das war die Hochzeitsnacht deiner Freundin. Habt ihr auch kirchlich geheiratet? Nein. Nein, Gott sei Dank, bin ich schon beruhigt. Ja, wenn das der Pfarrer gehört hätte. Aber das ist doch eine wunderbare Erinnerung für euch alle. Ja. Und vor allen Dingen auch für deine Freundin, also für das Brautpaar. Ja. Ne? Mhm. So fängt manch eine Ehe nicht an. Nein. Ne? Also ich glaube, die können wir zählen in Deutschland, die so hardcore-mäßig anfängt. Schön, dass du uns das erzählt hast, so frei und so offen. Wir haben alle gerne zugehört. Wunderbar. Und manch ein Pärchen, was beabsichtigt, in den nächsten Wochen zu heiraten, kommt jetzt vielleicht auf interessante Gedanken. Ja. Steffi, alles Gute. Gut. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0800, kostet euch keinen Pfennig, 0800 5678 111. Wenn ihr mir faxen wollt, 0800 5678 110. Christoph, 34 Jahre alt. Christoph, ja. Ich wünsche einen schönen guten Abend. Ich dir auch. Erstmal möchte ich dem Georg, dem Elmar und meinem Musiksternchen Corinna dafür danken und auch dem Holger, dass ich überhaupt hier anrufe heute. Mhm. Was haben die damit zu tun? Das sind Freunde von mir. Die haben mich überredet dazu, dass ich heute anrufe. Die haben gesagt, wenn dir einer helfen kann, dann Herr Domian. Um was geht's denn? Ja, es geht Folgendes. Ich habe gestern zum ersten Mal seit 16 Jahren meinen Bruder wieder getroffen. Mhm. Und zwar, ich lebe seit der Scheidung meiner Eltern bei meiner Mutter. Mhm. Und mein Bruder halt bei dem Vater. Und wir haben letzte Woche zusammen telefoniert und wir wollten uns mal treffen. Und dann haben wir uns auch gestern getroffen. Wie kam es denn, dass ihr 16 Jahre dann euch nicht getroffen habt? Ja, wie kam es dazu? Soll ich jetzt anfangen von vorne? Nee, aber... Das wäre wahrscheinlich zu lange, aber... Wolltet ihr euch nicht treffen oder haben die Eltern gesagt, nee... Nee, wir wollten uns treffen. Ich hab die Initiative, also ich hab angerufen, ich habe gesagt, ich habe einen Bruder und den möchte ich auch wieder treffen. Nee, die Frage war, warum ihr euch 16 Jahre nicht getroffen habt. Wollten die Eltern das nicht? Wolltet ihr das nicht? Sowohl als auch, würde ich mal so sagen. Und warum wolltest du? Meine Mutter hat mir immer gesagt, halt dich von denen fern. Mhm. Ja, wir waren ja damals auch nicht gerade mehr die Jüngsten. Wir mussten uns damals entscheiden, wer zu wem geht. Mhm. Und ich bin dann halt bei der Mutter geblieben und mein Bruder halt beim Vater. Also die Kontakte waren völlig abgerissen. Jetzt habt ihr euch wieder getroffen, nach so langer Zeit. Ja, ganz genau. Mhm. Dann waren wir gestern Abend essen und dann haben wir uns riesig gezofft. Wie, gezofft? Gleich beim ersten Mal? Ja, ich habe natürlich die Stellung meiner Mutter vertreten und umgekehrt genau das Gleiche. Wahrscheinlich, ich habe immer nur das gesagt, was ich halt weiß. Was heißt denn gezofft? Wie ging das denn aus dann? Ja, jeder hat die Stellung des anderen Elternteils vertreten. Und es lief ganz normal, ein Vorgeplänkel ganz normal. Und wie läuft's und was machst du und hast du nicht gesehen. Ja, und im Endeffekt lief es dann oft im Gespräch natürlich darauf hinaus, warum bist du da geblieben und du jetzt da? Und ich meine, gut, wir waren damals 16. Der erste Abend endete im Streit und ihr seid sickig von auseinandergegangen. Ja, es endete so im Streit, dass das ihn, also mich weniger, gut, das hat mich natürlich auch mitgenommen, aber es hat ihn mehr mitgenommen wie mich, denn er ist im Endeffekt zusammengeklappt und wir mussten ihn natürlich hinterher noch ins Krankenhaus bringen. Wie bitte? So krass, ey. Ja, der hat sich riesig aufgeregt. Ist er jetzt auch noch im Krankenhaus? Ja. Ich war heute Nachmittag noch da. Was hat er denn? Eigentlich möchte er mich auch gar nicht mehr sehen. Nee, erzähl doch mal, was denn? Hat er einen Nervenzusammenbruch, Kreislaufkollaps oder was? Ja, das weiß ich selber nicht. Ich vermute es mal. Ich vermute mal, es war der Kreislauf. Vermute ich ganz einfach. Und war's denn? Er fing an, hier am ganzen Leib zu zittern, auch im Gespräch schon. Mhm. Fing er an, hier mit allen Gliedmaßen zu zittern und regte sich tierisch auf und im Endeffekt dann zusammengesagt Bist du heute im Krankenhaus gewesen? Ja. Und dann war man auch da und dann sagt auch die Schwester so gleich zu mir, er möchte keinen sehen. Und ach, du hast ihn gar nicht gesehen? Nee, er hat keinen zu sich gelassen. Ist ja auch nur ein bisschen gewagt von dir, wenn das schon so heikel ausgegangen ist, dann heute dahin zu gehen, ne? Ja, aber wie gesagt, das ist... Ich habe mir natürlich auch gestern Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, na, das ist im Endeffekt auf dein Verschulden im Prinzip. Mhm. Ne? Mhm. Ja, Ja, also dann bin ich heute hingegangen. Ich wusste ja, in welchem Krankenhaus er war. Und dann sagte gleich die Schwester, nee, er möchte keinen sehen. Und also Christoph, egal. Auch, ja, sie wusste auch schon, ja, nicht lange. Also egal, ja, was da passiert ist. Egal, was in der Vergangenheit da vorgefallen ist. So darf das natürlich nicht enden. Klare, ja, Sache, ne? Nicht, dass, ja, wir haben uns richtig reingesteigert. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben natürlich die Probleme von den Eltern ist mir klar. An den Tisch gebracht. Ja. Jetzt die Frage, wie es jetzt weitergeht. Ich würde sagen, dass du den erstmal jetzt in Ruhe lässt. Der soll sich erstmal erholen. Dann würde ich ganz behutsam an den neu rangehen. Ich würde insofern behutsam an ihn rangehen, Distanz wahren, respektieren und schreib ihm erstmal einen Brief. Entschuldige dich. Ja, dröse die ganze Situation mal auf. Ich möchte das also Briefe schreiben, da bin ich nicht der Fan von. Ich möchte das also, wenn, dann schon hier Auge in Auge klären. Ich meine, wir haben uns gestern eine ganze Zeit prima unterhalten. Das ging, wie gesagt, also 2 Stunden lang. Na ja, gut, es hat aber nun übel geendet. Und du weißt ja gar nicht genau, ob er das überhaupt will. Das muss erstmal abgeklärt werden. Er hat es ja gestern gewollt. Er hat ja gestern mit mir sprechen wollen. Wir waren ja essen, wir haben... Aber du weißt ja nicht, ob er noch will, nachdem das jetzt vorgefallen ist. Ne? Ich würde da, oder lass über jemand anderen vorfühlen, ob er das möchte. Ja, im Prinzip, wenn du dir das... Ich meine, gut, ich bin jetzt ein bisschen voreingenommen, aber wenn du dir diese gequirlte Kacke angehört hast, die der mir da erzählt hat, da hast du dich auch aufgeregt. Ja gut, aber so kannst du natürlich jetzt auch nicht mal an ein neues Gespräch rangehen. Nein, ne? Natürlich nicht. Also, ich würde den, also nochmal gesagt, war jetzt erstmal ein bisschen Distanz. Schön wäre es ja auch, wenn von ihm nochmal was ausginge. Aber ein paar Sätze aufschreiben, es tut mir leid und ich würde doch nochmal gerne mit dir reden, melde dich doch bei mir. Ich glaube aber nicht, dass du darauf reagieren. Ja gut, versuch es doch erstmal. Es ist doch besser, ja, als wenn du... Ja, ich habe den Briefe geschrieben. Ja gut, aber du kannst es ja nochmal probieren. Und dann einfach abwarten, lass ihn mal kommen, wie er darauf dann sich meldet und wie er darauf reagiert. Christoph, viel Glück und nimm dich zusammen. Ja, wie gesagt, Domian, ich danke dir, dass du mir da vielleicht ein bisschen was beigeholfen hast. Okay. Vor allen Dingen danke ich, wie gesagt, immer noch den Leuten, die mir dazu erstmal gebracht haben, dass ich anrufe. Alles Gute. Also wie gesagt, ich hätte das nie gemacht, wenn der ist klar, alles Gute. Jetzt langt's aber. Jetzt kommt Daniela dran und Daniela ist 31 Jahre alt. Hi. Ja, hallo. Daniela. Und zwar habe ich folgendes, also ich wohne hier in so einem Neubaugebiet. Ja. Also wo halt viele nennen auch soziale Absteiger. Mhm. Und es war halt Dienstag gewesen, ich bin halt vom Einkaufen wiedergekommen, hatte volle Tüten. Und bei uns im Haus wohnen halt viele kinderreiche Familien. Ja. Und da auch eine 13-Jährige. Und die kenne ich halt so vom Reden. Der Papa ist aus dem Büro und will halt die Tochter immer zu einem wahnsinnigen Musiktalent. Und die hat eigentlich auch keinen richtigen Bock dazu, ne? Mhm. Und auf alle Fälle weinte sie ganz doll und meinte, ja, der Freund hätte sie jetzt auch sitzen lassen. In der Schule hat sie Probleme und alle hatten auf ihr rum. Und rannte an mir vorbei in Haus drin und war verschwunden. Mhm. Und ich rief ihr noch hinterher. Ich sag, Mensch, Mike, wir können einfach mal so quatschen, wenn du Lust hast, komm doch hin. Und so, nee, hat doch all keinen Sinn mehr und lass mal doch in Ruhe. Mhm. Naja, und ich hab dann, weiß ich nicht, also wenn jetzt so ein Siebter sind, der bin ich hinterher marschiert. Und bei uns ist das so, du kannst also bis hoch aufs Dach gehen. Ja. Dann kannst du eine Treppe im Prinzip ziehst ran, dann fährst du eine Treppe runter, dann ist sie aufs Dach aufmarschiert. Ja. So, und die Mutter kam im Prinzip, bevor sie oben war, kam sie schon raus und meint, ja, mach doch wieder ihn auf psychisch krank und uns alle hast du unterdrückt und hin und her und also wahnsinnig einfühlsam. Ja, und ich bin dann mit hoch und sah zu ihr, pass auf, du kannst jetzt nicht aufs Dach aufkommen, weil ich habe da selber Angst, aber... Was hat sie denn gesagt, warum sie aufs Dach rauf will? Ja, sie hat muss hier weint und meint, ja, das hat sie ja vorhin auch noch sitzen lassen und die wollen ja eh alle viel zu viel von ihr und sie will das alles nicht. Also im Prinzip mehr so ein Geweine und also einfach fertig. Ja, aber was sollte jetzt das Gehen auf das Dach? Ja, ich denke mal, na, sie kommt ja jetzt, sie wollte wahrscheinlich runterspringen. Mhm. Erstmal überhaupt zeigen, dass sie fertig ist. Und hattest du da schon so ein Gefühl, dass sie da ja, das Dach hochgeht? Ja, die Tüten flogen und wir kennen sie eigentlich als lustige Menschen und... So, da ist das Mädchen, das 13-jährige Mädchen, aufs Dach geklettert. Ja, genau. Und ich stand dann, wie gesagt, ich war halb Luke, halb oben und dann redeten wir und ich bekam auch schon einen recht guten Kontakt. Und dann merkte ich, wie unten, also wirklich Feuerwehr kam angefahren und Krankenwagen, also mussten die Eltern von unten ja schon alarmiert haben. Ach so, da muss aber schon richtig was in Gang gesetzt worden sein, ne? Na, ich denke mal, der Freund, der war ja dann auch unten, dass der auch geredet hat mit den Eltern schon. Mhm. Und wie gesagt, wir haben also bestimmt 20 Minuten geredet, bevor überhaupt jemand hochkam. Mhm. Und ich war jetzt wirklich so weit, ich saß mit auf der Luke um und wir haben eine Zigarette geraucht. Und damit man sich das besser vorstellen kann, ist das so ein Schrägdach gewesen? Nee, ist ein Neubaudach. Richtig, Flachdach. Mhm. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Und wie gesagt, da oben saß sie halt drauf und er stand da am Rand, dann kam sie halt näher, bis aber 20 Minuten redeten wir schon miteinander. Mhm. Und mit mal flog die Luke zur Seite, eine Beamtin sah ich, erstmal Uniform, dann sah ich in einem weißen Kittel und dann brüllte es und eine andere Beamtin in Zivil, ja, spielen Sie mal jetzt mal ihn auf Psychologe und Sie wissen doch ja nicht, was das Mädel vorhat, kommen Sie da runter. Mhm. Ich denke mal, so eine blöde Kuh. Damit meinte die dich, ne? Ja, ja, sicher, mhm. Ich auf alle Fälle. Muss ich meine, ich hatte sie jetzt so weit, ich hätte sie bloß noch rinziehen brauchen, ne? Ja, und dann meinte sie, kommen sie jetzt runter, machen sie an, die sind abendsummiert, ne? Mhm. Und die Mutter brüllte von raus, du machst uns ja alles schlecht und ja, und das war denn. Ich war im Prinzip von der Luke weg und dann ist sie gesprungen. Wie, das Mädchen ist gesprungen, ne? Ja, die ist im Prinzip von der Seite runter und hat dann noch so ganz komisch geguckt und ist dann runtergesprungen und jetzt haben die Eltern im Prinzip eine Anzeige gestartet, weil ich wegen nicht wie unterlassene Hilfeleistung oder sowas. Und ich hatte die gestern schon mal angerufen, weil im Prinzip habe ich ja auch kein mit denen darüber reden können. Und die Beamten, die haben zwar hinterher noch geredet mit mir, aber auch so auf die Art, na, sie hätten sie ja gleich packen können, aber ich denke mal, wenn die mich in Ruhe lassen hätten, auch ich hätte mit ihr reden, hätte sie dann sehr wohl, wenn ich kriege. Also so wie du das jetzt geschrieben hast, du warst ja dabei, mit dem Mädchen zu reden. Und ja, dadurch, dass die Beamten oder dass da jemand hochkam, war die ganze Situation auch völlig durcheinander, ne? Ja, sie schmiss ihre Zerrette weg, sprang hoch, als wie, ja, jetzt hilfst du ja damit oder hast du mit ihr abgesprochen oder so ungefähr. Und die Beamtin ganz unpsychologisch, wie sie meinte, du kommst immer da runter, sie ist doch keine Fachkraft. Und das hat das Mädchen auch gehört, ne? Na sicherlich. Wie viel Meter war das Mädchen von dir entfernt? Also ich denke mal vielleicht, also in dem Augenblick 2 Meter. 2 Meter. Aber sie war vorher aber schon mindestens 6 Meter weg. Also bis zum Ende war sie ja schon. Und sie kam ja immer näher ran. Wir haben geredet. Das heißt, durch dein Reden hast du sie schon näher an dich herangezogen. Ja, sicher. Ich habe ja auch gedacht, jeden Augenblick. Spielen wir es mal weiter durch. Wenn die vielleicht nicht in dem Moment da hochgekommen wären und wären so unsensibel mit der Situation umgegangen, hättest du es vielleicht geschafft, das Mädchen zu packen. Sicher, ich habe ihr ja schon, wie gesagt, ich habe ihr Zerrett angeboten, wir haben dann schon geredet miteinander und sie hat mir erzählt, dass der Vater sie halt, also wahnsinnige Triebs hat mit der Musik und sie hat keinen Bock mehr und alle hacken nur. Sag mal, Daniel, wie viel Stockwerke hatte das Hochhaus oder hat das Hochhaus? Wir sind 12. 12 Stockwerke. Das, da war das Mädchen sofort tot. Na, ja, sicherlich, die ist im Prinzip auf Autohof gefahren, wieder als ich runterkam, hat die Mutter schon wie eine Furie unten gebrüllt und dann kam ja auch die Feuerwehrin zu mir und dann fingen eben an, ja, sie hätten die greifen müssen und sie haben doch gewusst, wie fertig die ist. Ich sage ja, wenn sie mich da auch in Ruhe lassen. Die Feuerwehr hat das auch zu dir gesagt? Ja, der eine Feuerwehrmann, ja, und die Beamtin halt in Zivil, ne? Und die Eltern haben jetzt eine Anzeige gegen dich erstattet? Wegen unterlassener Hilfeleistung, ja. Die wohnen also im dritten Stock und gestern hatten sie noch, also meinten sie noch, naja, sie waren den ersten Tag nur fertig und sie würden mir eventuell nicht so übel nehmen, gerade mir, weil ich meine, ich habe da nichts hier. Ja, und jetzt kamen sie in anderen Momenten, sie haben eine Anzeige gemacht auf andere Arten ihres Rechtsanwalts. Machst du dir denn jetzt persönlich auch Vorwürfe? Na klar, ein bisschen schon, weil ich mir sage, ich meine, ich habe fast 20 Minuten Zeit gehabt, ich hätte sie eventuell schon rinzotteln können, aber ich denke mal, da wäre jetzt Vertrauen futsch gewesen. Daniela, du sagst, ich habe 20 Minuten Zeit gehabt. Was meinst du, wie lange das manchmal dauert, wenn wirklich Fachleute, Psychologen mit Menschen sich unterhalten, die sich umbringen möchten, wie lange das dauert, ehe da ein Vertrauen aufgebaut ist? Die machen den aber dann keinen Vorwurf hinterher. Das ist der Punkt, genau. Also so wie du mir das jetzt geschildert hast, hast du ja nur mit dem besten Wissen und Gewissen alles gemacht. Du hast dich ja zumindest um das Mädchen gekümmert. Du bist ja mit hochgegangen. Die Mutter hat das ja nicht gemacht. Nee, die hat ja so gedacht, sie will sich bloß wichtig machen in dem Moment. Ja, eben, ne? Eben. Ich meine, das musst du schon mal sehen. Du bist mit hochgegangen. Du hast dich mit dem Mädchen 20 Minuten unterhalten. Und du bist keine ausgebildete Psychologin. Muss man ja auch nicht sein. Aber du hast dich darum bemüht. Und dann funken dir da andere Leute dazwischen. Also ich finde, so wie du das jetzt geschildert hast, wenn das so stimmt, trifft dich da überhaupt gar keine Schuld. Das ist natürlich ein großer Schock. Einmal dass du das miterlebt hast, dass sich ein 13-jähriges Mädchen getötet hat und dann auch noch eine Anzeige am Hals hast und dann auch noch die Feindschaft spürst von den Eltern und von den Hilfskräften, ist ja Horror im Moment für dich wahrscheinlich. Aber eigentlich, also ich habe mir das weiter überlegt, die können wir eigentlich ja nicht, ne? Das ich habe also jetzt schon ein bisschen Angst, dass die da jetzt irgendwie, da ich habe ja auch 2 Kinder, nicht, dass ich jetzt da irgendwie Ärger bekomme, riesengroßen, weil ich mich da irgendwie eingemischt habe oder so. Du musst natürlich jetzt auch eine gute Rechtsberatung haben. Die kriegt man auch, wenn man nicht so viel Kohle hat. Ich vermute mal, dass ihr nicht so viel Kohle habt. Nee, sicherlich. Aber ich hab hier die Advokat, aber wie heißt, sowas habe ich schon. Da kann man uns ja doch schon einen Anwalt holen. Und, ne? Aber es spielen ja jetzt eben so viele Dinge zusammen. Ne? Da ist ja auch ein Mädchen da rumgekommen. Ja, muss ich finde, was will sie jetzt eigentlich von mir? Ich meine, sie kriegt die Tochter eh nicht wieder. Vielleicht sollte sie einfach mal überlegen, warum das Mädchen gesprungen ist. Und nicht jetzt irgendwelche Gründe suchen, um irgendwelche Leute noch fertig zu machen. Hattest du denn vorher, so früher, auch mit der Mutter ab und zu mal Kontakt? Oder nur? Ja, ich habe ihr schon gesagt, dass sie hier auch schon mal Klebstoff haben, sie schnüffelt schon mal. Und dass sie irgendwo einen Grund haben muss. Ich mache hier so ein bisschen die Kids so ein bisschen beraten. Und dann meinte sie nur zu mir, ja, ich würde auf die Mitleid zu abfallen, was die da abziehen und ich wäre viel zu labil und sind da hin und her. Also kein Interesse so richtig an dem Kind, ne? Bist du denn dann wirklich ganz nach unten auch gegangen, nachdem das passiert war? Ja, ich musste ja mit runter, ich musste ja in den Wagen. Die haben mich ja im Prinzip von oben dann wie gesagt, die ist, der Ruf noch, irgendwann hat sie Kraft nicht verstanden, was sie gerufen hat. Und dann haben die mich runtergereiht, haben mir Decke da umgepackt, also das hat die Frau noch gemacht. Achso, und wo ging, bist du denn mit auf die Polizei? Nee, nur erstmal uns in den Wagen drin, dann sollte ich gerade über das Gespräch erzählen, aber die, wie gesagt, die standen da alle rum, dann haben sie da vom Auto runtergeholt. Hast du das Mädchen dann noch gesehen? Ja, na sicher. Ach, das ist ja ein sehr schlimmer Anblick, sicher, ne? Na, und deswegen, also ich konnte auch nicht viel sagen und dann wollten sie genau wissen, ob wir reden. Ich fand es so sinnlos, weil ich meine, es war ja eh vorbei. Pass auf, Daniela, wir machen mal Folgendes. Du unterhältst dich mit meiner Psychologin jetzt nochmal. Überhaupt nochmal über den Fall und vielleicht kann die Petra dir auch noch ein paar Tipps geben, was diese Rechtslage angeht. Ich kann dir nur von meiner Seite aus sagen, von dem subjektiven Eindruck, den ich jetzt von dir habe, dass dir großes Unrecht getan wird und dass du das gemacht hast, was du machen konntest. Und das ist jetzt alles so traurig ausgegangen, aber dass deine Schuld trifft das nicht. Du bist nicht schuld daran. Das ist schön, wenn man das mal hört. Ja. Leg mal auf und die Petra ruft dich gleich nochmal an. Alles klar, ich bedanke mich erstmal, ja. Alles Gute. Gut, tschüss. Tschüss, Daniela. Christian, 17 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Christian. Ja, und zwar, ich glaube, ich habe ziemlich große Scheiße in letzter Zeit gebaut. Was denn? Ja, und zwar, also ich war letzten Samstag, war ich auf einer Party von einem Freund meines besten Kumpels. Und wir hatten dann natürlich da auch irgendwie was geraucht und so. Und ich muss sagen, also ich enthalte mich normalerweise total und habe da halt das erste Mal was zu mir genommen und Haschisch? Ja, okay. Ich wollte es nicht so krass ausdrücken. Doch, wir müssen es krass ausdrücken, nämlich ich weiß, um was es geht. Du hast was geraucht. Ja. Und jedenfalls, ich war dann so nach ein paar Minuten dann auch auf einmal so total weg und so. Und gar nicht mehr so Herr meiner Sinne und naja, jedenfalls die Sitznachbarin von mir, auf die ich auch schon vorher so ein Auge geworfen hatte und so, die hat mich dann halt auch so angemacht und so und ich weiß auch nicht mehr genau wie, jedenfalls hat die mich dann irgendwie auf einmal in die Hand gepackt und ist dann mit mir ins Schlafzimmer gegangen. Und ich kann mich dann noch so verschwommen dran erinnern, jedenfalls auf einmal hatte ich dann mit ihr geschlafen und so. Und also das erste Mal, wo ich mich so wieder klar wieder entsinnen kann, ist, wo ich dann so morgens aufgewacht bin, in der Wohnung meines Kumpels. Und die Scheiße ist jetzt, also ich kenne das Mädel überhaupt nicht und so. Und ich habe jetzt natürlich auch eine Freundin und ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, ob ich der jetzt davon irgendwas erzählen soll oder so. Und es stellt sich natürlich auch wieder die Frage der Verhütung. Habt ihr mit Gummis geschlafen? Nee, also ich hatte zwar Kondome dabei, aber da war ich in dem Augenblick irgendwie so down, dass ich irgendwie gar nichts mehr so geschnallt habe. Und ich weiß es nicht, ich bin jetzt total verzweifelt, weil ich meine, ich kenne das Mädel nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die jetzt vielleicht dann irgendwie schwanger wird oder so. Und bei meiner Freundin und so, ich meine, die hat ja auch schon so die ganze Zeit irgendwie, hat sie schon irgendwie vermutet, dass mich irgendwas bedrückt oder so. Aber ich wollte jetzt bis jetzt da noch nichts sagen und so. Also Christian, das musste dich dann ja sehr heftig umgehauen haben, ne? Wenn du fast überhaupt gar nichts mehr weißt. Das war dein erster Kontakt mit Haschisch. Ja, klar. Also ich war schon mal so passiv. Habe ich auch schon mal mitgeraucht und so und ich kannte es, aber... Hast du auch viel Alkohol getrunken vorher? Ja, das ist halt so ein bisschen ganz normal. Ich bin eigentlich Alkohol so gewöhnt, also... Kennt denn dein Kumpel diese Frau, dieses Mädchen? Nee, also er kennt die aber auch nur vom Sehen. Also es gibt gar keine Verbindungsmöglichkeit zu diesem Mädchen hin? Nee, also ich müsste jetzt nur noch mal den da fragen, also den Freund von dem Kumpel, weil es war ja nicht bei meinem Kumpel, ob er die da kennt und so, aber ich hatte halt auch schon wieder Schiss, mich an den anzuwenden und so. Was macht dir im Moment am meisten zu schaffen? Ich weiß nicht, also momentan bin ich irgendwie total verzweifelt, weil ich meine, es ist beides total eine scheiß Situation, weil einerseits jetzt, ich meine, ich bin 17, jetzt schon irgendwie wie Vater werden und so, also ich meine, ich weiß ja nicht, vielleicht hatte ich ja Glück und so, aber das ist natürlich scheiße und jetzt auch mit der Freundin, die bohrt auch nach und so, da habe ich jetzt halt auch Angst, dass ich... Also die erste Sache muss man jetzt abwarten, man muss auch abwarten, ob du dir irgendwas geholt hast. Das ist ja nur auch immer das große Thema, was dazukommt. Es geht ja nicht nur um Verhütung, sondern es geht auch um Vorsorge. Also meinst du, dass ich dann auch da mal so... Ich würde auch einen AIDS-Test machen, dann. Du musst eine gewisse Zeit vergehen lassen, dann einen AIDS-Test zu machen. Finde ich auf jeden Fall angebracht. Und was dann noch, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Ist das eine schöne Beziehung? Ja, also das ist das Problem war eigentlich auch, also ich habe mit ihr sonst immer eine total offene und eine tolle Beziehung geführt und so. Und ich habe mich eigentlich normalerweise total unter Kontrolle. Und so, jetzt pass mal auf. Jetzt merke ich ja schon, dass du da ganz schön am Eiern und am Schwimmen bist. Ich sage jetzt mal, wenn das eine wirklich gute Beziehung ist und dieses Mädchen dich auch wirklich lieb hat, glaube ich nicht, dass sie dich verlassen wird, wenn du ihr das erzählst. Ja, das Problem ist ja, dass also wir haben uns immer Treue geschworen und so. Ja, aber du kannst ihr ja das genauso erzählen, wie du es mir erzählt hast. Das entschuldigt das Ganze nicht, aber das macht es zumindest nachvollziehbar, dass das nun mal so passiert ist. Wenn du das einfach nur so aus einer Geilheit heraus gemacht hättest, dann wäre die Situation viel schwieriger. Aber du warst ja eigentlich gar nicht mehr bei Sinnen, als du es gemacht hast. Ja, aber die Scheiße war ja auch, also sie hat mir auch schon immer so gesagt, dass ich mich von meinem Kumpel da fernhalten soll und so. Und sie war ja immer schon total gegen Drogen und so. Mhm. Also, aber ich glaube, dass in solchen Situationen, Christian, die ganz offensive Art die allerbeste ist, indem du dich wirklich zu allem bekennst und dass du alles sagst, was für eine Scheiße du gebaut hast. Ich glaube, dass das gegen den Gegenüber oder die Gegenüber jetzt in deinem Fall deine Freundin am ehesten beeindruckt, als wenn du jetzt da rumlügst und schlechtes Gewissen hast und bedrückt bist und lügst und das ist alles nicht gut. Ich glaube, dass dir schon mal ein dicker Stein vom Herzen fällt, wenn du ihr das gebeichtet hast und wenn es dann vielleicht wirklich gut weiterläuft. Ja, ich habe einfach riesige Angst, sie zu verlieren. Also Aber stell dir mal vor, sie kriegt es irgendwie anders raus. Dann ist der Schmerz und die Verletzung ja noch viel größer für sie, als wenn du es ihr ganz offen sagst. Setz dich mit ihr zusammen und sag ihr, erzähl's ihr genauso, wie du es mir erzählt hast. Ist nicht dann besser, dass wenn ich jetzt erstmal abwarte oder so? Und ich meine, es ist sowieso scheiße, ich weiß gar nicht, wie ich die Mittel, was ich jetzt geschlafen habe, wie ich da irgendwie nochmal jetzt einen Kontakt herstellen soll und ob ich es überhaupt herstellen soll. Ich meine, würde ich jetzt erstmal nichts machen. Kümmere dich jetzt erstmal um deine Freundin und kümmere dich darum, dass du einigermaßen so für dich damit ins Reine kommst. Ja, jetzt natürlich, also wenn ich jetzt wüsste, dass sie, also jetzt nach ein paar Monaten, dass sie jetzt nicht schwanger geworden ist und so, also denn ich weiß nicht, dann müsste ich das vielleicht auch nicht unbedingt in meiner Freundin erzählen oder so, weil ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass sie das gut verkraften würde. Und ich finde diese ehrliche Schiene eher doch besser, Christian. Ich finde es besser. Außerdem kannst du jetzt auch nicht mit deiner Freundin ganz offen schlafen ohne Kondome, nachdem das, was da passiert ist, kommt auch noch hinzu. Das muss ich auch erklären. Ja, aber wo ich einfach auch noch tierische Angst habe, ist, also ich weiß jetzt nicht, ob die da schwanger geworden ist, aber ich meine, wenn ich jetzt mit dir überhaupt keinen Kontakt aufgenommen habe und so, nicht, dass da auf einmal dann irgendwie ein Kind heranwächst und... Dann versuch mal dieses Mädchen rauszukriegen, die Adresse rauszukriegen von dem Mädchen und such da den Kontakt auch. Aber red mit der Freundin, ich fände es besser. Ja, dann kümmere dich um den AIDS-Test. Ja, und wo mache ich sowas am besten? Wende dich an Pro Familia. Oder an die AIDS-Hilfen. Oder ans Gesundheitsamt. Oder bei deinem Arzt, bei deinem Hausarzt. Ja, okay. Also meinst du wirklich, dass die Ehrlichkeit da das Beste ist? Oder? Bitte? Meinst du wirklich, dass die Ehrlichkeit da das Beste ist? Ich finde definitiv ja, Christian. Mach's mal, alles Gute. Okay, dann. Tschüss. Tschüss. Der Arme. Ach ihr Lieben, ich muss euch was sagen. Ich lese euch jetzt mal ein paar Namen vor. Alfred Biolek, Jürgen Domian, Arabella Kiesbauer, Günther Jauch, Giovanni Di Lorenzo, Roger Wilhelmsen und Bärbel Schäfer. Wenn ihr diese sieben Leute mal eine halbe Stunde schweigen sehen wollt, dann solltet ihr jetzt hier beim WDR-Fernsehen bleiben. Denn nach Domian um 2 Uhr gibt es die Sendung No Talk. Und wir sieben sitzen in einer Reihe, das heißt in einem Halbkreis beieinander und schweigen. Das Ganze ist eine Idee von Uli Wilkes und ein Experiment der Kunsthochschule für Medien hier in Köln. No Talk, gleich um 2 Uhr geht es los. Jetzt machen wir weiter mit Jasmin. Und Jasmin ist 20 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, Jasmin. Was ist dein Thema? Ja, und zwar mein Freund hat heute Abend ein Dinner gemacht für uns zwei und wollte halt damit, also hat ein Rendezvous gemacht und wollten eigentlich miteinander schlafen. Ne? Aber ich hatte Angst und habe Nein gesagt, dass ich nicht will. Wie lange seid ihr denn schon zusammen? 3 Monate. 3 Monate. Habt ihr schon miteinander geschlafen? Nein. Und das sollte heute Abend nun schön zelebriert werden? Ja. So, dann habt ihr schön gegessen miteinander und bei Kerzenlicht. Ja, wir haben romantisch gegessen und dann hat er mich gefragt, ob ich mit ihm schlafen will und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte nicht und dann war er sauer und ist gegangen. Ach, und ist er sofort gegangen? Er hat gar nicht groß gefragt, warum und wieso und... Nein, weil ich habe auch Angst, weil er hat mich auch öfters geschlagen in der Beziehung und ich liebe ihn aber trotzdem. Ja, und dann hatte ich irgendwie Angst, schwanger zu werden von ihm und er dann vielleicht abhaut oder so und ich sitze dann da vielleicht mit dem Kind oder so. Wie alt ist dein Freund denn? Der ist 17. 17? Und ihr seid erst so wenige Monate zusammen? Ja. Und er hat sich in diesen wenigen Monaten schon geschlagen? Ja. Warum? In welchem Zusammenhang? Ja, weil er war öfters besoffen, kam dann halt mit einer mega Fahne nach Hause. Ja. Das war eigentlich ziemlich schrecklich, ne? Und wie oft ist das vorgekommen? Schon dreimal. Dreimal schon? Und wie hat er dich geschlagen? Also, er hat mich immer geschubst und angeschrien und viele Sachen eben. Hat er dich ins Gesicht geschlagen auch? Nein, also er hat mich auch manchmal getreten. Also er hat schon Gewalt angewandt. Ja. Ganz klar, ne? Mhm. Und weswegen hast du bisher mit ihm noch nicht geschlafen? Eben weil du Angst hast, schwanger zu werden? Ja. Dann gibt es ja da diverse Möglichkeiten, dieses zu verhindern, ne? Schwanger zu werden. Aber ich habe irgendwie trotzdem Angst. Ja. Hast du schon mal mit einem Jungen geschlafen? Nein. Noch nie? Also pass mal auf, jetzt will ich ja gleich mal Klartext reden. Wenn dieser junge Freund von 17 Jahren die Jasmin schlägt, ist der schon so unter aller Sau. Und bei mir völlig unten durch, wo ich eigentlich auch schon gar keine Lust habe, mehr weiter über diesen Fall zu reden. Weil das ist einfach kein guter Freund für dich, Jasmin. Ja. Und wenn der sich dann so verhält, dass er jetzt beleidigt heute Abend da abzieht und abdampft, zeugt das auch nicht von einer sehr großen Liebe zu dir. Ja, bloß ich habe auch Angst, mit ihm Schluss zu machen, weil ich irgendwie, dass er vielleicht irgendwas macht oder so. Ja, aber du darfst dich von dieser Angst nicht so treiben lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass er das irgendwann schon akzeptiert und du dem viel zu kompliziert bist. Der will einfach ein Mädchen haben, mit dem er in die Kiste geht und gehen kann. Ja. Und du bist dem wahrscheinlich viel zu vorsichtig und... Also, ich finde, das hört sich nicht gut an und ich würde mich an der Stelle wirklich von dem trennen. Ja. Du sagst, du liebst den. Was liebst du denn an dem? Dass der dich schlägt? Dass der dir Druck macht? Nein, aber er ist eigentlich so, wenn er nüchtern ist oder so, dann ist er eigentlich ganz in Ordnung. Er ist liebevoll und man kann mit ihm eigentlich gut reden. Aber hat er sich denn mal im nüchternen Zustand dann bei dir entschuldigt, nachdem er dich geschlagen hatte? Ja, also ich habe ihn einmal darauf angesprochen, warum er das gemacht hat. Und er meinte, ich habe gar nichts gemacht und er wüsste gar nichts davon. Na toll. Also denk mal grundsätzlich über die Beziehung nach, würde ich sagen, Jasmin. Ich finde, du bist im Recht und wenn du nur keinen Bock hast, mit ihm oder überhaupt mit einem Mann zu schlafen, dann ist das völlig in Ordnung. Dann lass dir die Zeit und mach das genau dann, wenn du es für richtig hältst, wenn du es gut findest. Und wenn er das nicht akzeptiert und er dich so wenig liebt und das eben deshalb nicht akzeptiert, dann ist es nicht dein richtiger und guter Freund. Ja. Ne? Toi, toi, toi. Okay, danke schön. Schau dich nach einem netten jungen Mann um. Ja. Tschüss. Tschüss. 1.33 Uhr, 11 Sekunden. Jetzt machen wir ein Päuschen. Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit einer offenen Telefontalkshow, mit der Telefontalkshow Domian. Und offen heißt, dass ihr euch hier bei mir melden könnt zu jedem Thema, wenn ihr ganz einfach mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich habe euch gerade von den schweigenden Talk-Menschen erzählt. Wenn ihr mich und Hella von Sinn nicht schweigend erleben wollt, sondern vorlesend aus unserem neuen Buch. Dann solltet ihr euch morgen auf den Weg machen nach Mülheim-Sarm, heißt das. Da sind wir nämlich in der Begegnungsstätte Kloster Sarm. Das hört sich gut an, ne? Begegnungsstätte Kloster Sarm, Mülheim, Sarm, 20 Uhr. Da sind Hella von Sinnen und Jürgen Domian vollkommen jenseits der Scham. Es geht weiter mit Jürgen, einem Namensvetter, und er ist 19. Ja, hallo Domian. Ja. Um was geht's? Um was geht's? Dein Thema. Ja, und zwar, du hast jetzt zwar die ganze Zeit schon von deiner halbstündigen Talkshow da geredet, die ja gar keine Talkshow ist. Und genau deswegen rufe ich an. Ach, von No Talk, was ich gerade erzählt habe mit den Kollegen, ja. Ich habe heute Morgen zufällig von in der Zeitung gelesen. Ja. Weil man jetzt als Abiturient eh ganz viel Zeit hat. Genau, und man soll sich ja weiterbilden. Ja, dann liest man eine Tageszeitung. Ja, auch. Wenn man um 10 Uhr aufsteht. Ja. Ja, ich fand das interessant. Ja, ich auch. Ja. Ich auch. Ich habe jetzt nicht richtig mitgekriegt, von wem war die Idee? Also die Idee ist von einem Studenten der Kunsthochschule für Medien hier in Köln, der Uli Wilkes, das ist seine Abschlussarbeit. Und der hatte die Idee, einfach deutsche Talkmaster zu versammeln und die in einen Halbkreis zu setzen und sie zum Schweigen zu verurteilen oder sie um Schweigen zu bitten. Wie? Die haben einfach mitgemacht. Die haben alle mitgemacht, die ich gerade vorgelesen habe. Kies, Bauer, Günther Jauch, Lorenzo, Bärbel Schäfer, Wilhelmsen, Biolek und ich. Und das war schon ein bisschen seltsam. Man sitzt dann da und man guckt unter sich, man guckt mal den einen oder anderen an und ist aber halt dann irgendwie gezwungen, nichts zu machen. Ne? Also das war schon sehr abgefahren. Gar nichts? Nein, gar nichts. Naja, hinterher durften wir in einem Buch blättern. Also man legte uns Bücher in die Mitte und wer ein Buch haben wollte, der konnte sich ein Buch nehmen unter den Blättern. Ich habe kein Buch genommen. Ich habe eisern ausgeharrt, eine halbe Stunde lang. Tat. Ja, also es wäre noch härter gewesen, glaube ich, wenn wir eine halbe Stunde uns hätten in die Augen gucken müssen. Mhm. Das wäre sehr hart gewesen. So konnte man doch sich die Schuhe mal angucken und grinst der eine oder Arabella Kiesbauer schmunzelte öfters. Ich glaube, sie hat es gar nicht so richtig ernst genommen. Das ist für sie natürlich auch, für die alte Quasseltante, sehr schwierig, mal eine halbe Stunde im Mund zu halten. Mhm. Aber sie hat es schon gut hingekriegt. Guckt es euch einfach gleich an. Um 2 Uhr geht's los hier im WDR Fernsehen, eine halbe Stunde No Talk. Das war eine Abschlussarbeit. Ja. Und was zum Thema denn? Ja, zum Thema Talkshows, reden, nicht reden im Fernsehen. Ist dir bestimmt sehr schwer gefallen. Ach, es ging eigentlich. Ich bin ein disziplinierter Mensch, aber es ging schon. So, Jürgen, das war's. Wir reden jetzt 2 Minuten. Das ist interessant. Ja. Und ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja, mach das. Bleibt alle gleich am Fernseher, vom Fernseher. Okay, danke schön. Und die als Live-Hörer müssen dann mal Fernsehen gucken. Ja. Tschüss, Jürgen. Tschüss. Sophie, 27 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hallo Sophie. Ganz kurz noch mal etwas zu der Jasmin, falls sie noch zuhört. Ja. Die hatte so eine nette, liebe Stimme und ist noch so jung. Sie sollte sich wirklich für ihr erstes Mal einfach einen besseren... Ja, einen guten Typen suchen, ne? Liebt. Ja, und der auch zärtlich mit ihr umgeht. Absolut. Also ich finde das unmöglich, ich kann das nicht verstehen. Aber dass die Mädels das so mit sich machen lassen. Das verstehe ich auch immer nicht, aber gut, sowas gibt es. Jetzt zu deinem Thema. Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar habe ich seit 2 Jahren eine Beziehung zu einem Mann, die ich aus gewissen Gründen geheim halten muss. Habe andererseits noch einen Ex-Lebensabschnittsgefährten, der Vater meines Sohnes ist. Mhm. Und ich habe jetzt ja mehr oder weniger berechtigte Ängste, dass er diese Beziehung hinausposaunt. Moment, jetzt wer jetzt? Dein der Vater meines Sohnes, also mein Ex-Partner. Und welche Beziehung posaunt der raus? Die Beziehung zu dem Mann. Ich meine, die ist geheim. Ja, natürlich. Wie kann er sie dann hinaus posaunen? Also er weiß davon. Ach so. Menschen, also mein bester Freund, meine beste Freundin. Mhm. Warum ist denn diese Beziehung, wir nennen erstmal deinen Geliebten, das kommen wir völlig durcheinander. Es gibt einen Ex-Freund und es gibt einen Geliebten. Genau. Und der Geliebte, das ist eine geheime Beziehung. Ja. Warum ist diese Beziehung geheim? Er ist Schauspieler und... Ein Prominenter? Ja. Sehr prominent? Nicht sehr. Kennen wir ihn? Kenn ich ihn? Vom Sehen vielleicht? Das weiß ich nicht, das kann ich nicht beurteilen. Also er spielt auf jeden Fall im Fernsehen oder in... Ja, also er gehört zu den Leuten, die man vom Sehen erkennt, wo man aber den Namen nicht unbedingt zuordnen kann. Also nicht die Kategorie Bruce Willis und dergleichen. Nein, das ist mir klar. Da das ist ich, darunter. Ja. Und nur nichtsdestotrotz... ja, aber trotzdem, warum ist das dann geheim? Auch wenn er ein relativ bekannter Mann ist, warum muss das geheim gehalten werden? Ja, das fing natürlich damals an, als wir uns kennenlernten, war ich noch innerhalb meiner Beziehung, also zu meinem Ex-Partner. Mhm. Und er selbst lebt seit 6 Jahren auch mit einer Frau zusammen. Ach so, ach so. Und hinzu kommt, dass ich... ja, also ich selbst bin 27, er ist 57, da ist natürlich der Altersunterschied da. Und also meine Eltern zum Beispiel, die wissen auch nichts davon. Mhm. Weil, ja, mein Vater ist ein Jahr älter. Mhm. Für ihn ist das grundsätzlich erstmal alles Toleranz, solange es außerhalb passiert. Klar. Nur wenn die eigene Tochter davon betroffen ist, ist das was anderes. Mhm. Jetzt weiß dein Ex-Freund, Ex-Partner von dieser Beziehung. Leider. Warum weiß er das? Ja... Wie gesagt, die Beziehung fing damals schon an, oder die Affäre, wo wir jetzt schon mal beim Liebhaber waren, als wir noch zusammen waren und als es dann auseinanderging, es gab da so gewisse Indizien, er hat dann eins und eins zusammengezählt und ist dann... Achso, dann ist es rausgekommen. Warum will er das denn jetzt auffliegen lassen? Ich habe ihm das Besuchsrecht zu seinem Sohn praktisch unterbunden. Warum? Ja, das würde jetzt zu weit führen, um das jetzt... das ist natürlich jetzt eine harte Situation. Es ist so, dass mein Sohn selber sagt, er möchte den Vater nicht mehr sehen. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn wird jetzt 6 im Ende Mai. Ist natürlich jetzt nicht zu beurteilen. Du sagst selbst, das ist eine Riesengeschichte, die wir jetzt gar nicht so erzählen können. Aber Tatsache ist, dass ihr euch gegenseitig es in der Hand habt, ne? Das du hast ihn in der Hand mit wegen des Kindes und er hat dich in der Hand wegen des Geliebten. Ja. Weiß dein Geliebter auch darum? Hast du ihm das erzählt? Ja, natürlich, klar. Also was sagt er denn? Ja, also er hat natürlich auch gewisse Ängste und Vorbehalte, aber... Darf ich mal fragen, warum er nur in Anführungszeichen, dein geheimer Geliebter ist? Warum seid ihr nicht zusammen, richtig? Da ist noch eine Frau, aber warum entscheidet er sich nicht ganz für dich? Also das liegt wahrscheinlich erstmal an der Entfernung. Das heißt, er wohnt in Los Angeles, ich... wohne halt hier in Deutschland. Ah, der Kreis engt sich immer mehr ein. Das Alter, Los Angeles? Wahrscheinlich kennen wir ihn alle und wir fiebern jetzt, wer mag das sein? Nein, wir wollen gar nicht weiter fragen. Also er ist Engländer und wir haben das bisher halt immer so gemacht, dass wir uns so 6 bis 8 Mal im Jahr dann, so, getroffen haben, übers Wochenende in Köln dann auch immer, zufälligerweise. Ja, und... er hat mit der Frau, mit der er zusammenlebt, gemeinsam eine Filmproduktionsfirma auch gegründet. Arge Verstrickung. Beide auch finanziell abhängig voneinander. Für die auch nichts davon. Und ja. Und das würde wahrscheinlich wie eine Bombe bei denen einschlagen, wenn die Frau das mitbekommt, dass du existierst und vor allen Dingen schon so lange. Absolut, ja, natürlich. Und was hast du jetzt für einen Plan? Ich habe überhaupt keinen Plan. Also ich kann eigentlich nur der Dinge harren, die da auf mich zukommen. Also auf Risiko fahren. Ja, also ich kann, also ich bin absolut nicht der Meinung, dass ich ihm jetzt irgendwie entgegenkomme und sage, gut, du darfst deinen Sohn jetzt wieder sehen. Nein, das wäre natürlich wunderbar, wenn du nicht mehr erpressbar wärst. Ne? Das wäre wunderbar, wenn du dich mit deinem Geliebten so arrangieren könntest, dass du deinem Ex-Mann, Ex-Freund sagst, na bitte, dann posaun es raus, uns ist es egal. Das wäre die tollste... Ja, also ein absolutes Ding, was da auf mich zukäme. Bluff ihn doch zumindest so. Ja. Wenn es schon nicht wirklich so geht. Bluffen und das... Ja, was soll das bringen? Also ich meine... Dass er es dann nicht mehr macht. Bluffen, er ist der Typ, der macht das garantiert. Der macht es auch, wenn du sagst, mir ist es völlig egal. Mach ja, was. Der macht es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich keine Lust habe, da irgendwann... in irgendwelchen Gazetten aufzutauchen und irgendwelche Fotografen hier bei mir vor der Tür stehen. Ach so, berühmt ist er dann doch. Also ich hatte das deinem Kollegen schon erzählt am Anfang, dass er fragte mich nach der Funkuhr. Wir wollen ja keine Werbung machen, aber Er steht dann doch vielleicht schon mal ein oder zweimal im Jahr auch in der Funkuhr. In der Funkuhr. Ja. Na, wie beruhigend. Ihr müsst aber nicht weiter bohren. Das ist dein Geheimnis, ja, und das mir. Soll es auch, weißt bleiben. Du, das Schlimme ist, dass du lebst in einer Lügenwelt. Und ja, jetzt darüber zu reden bedeutet, wenn du innerhalb der Lügenwelt bleiben willst, wir müssen uns neue Lügen ausdenken. Das ist nicht schön. Das ist keine schöne Aufgabe. Die schönste Aufgabe wäre zu sagen, wir schlagen die Lügenwelt zur Seite und leben offen. Ja. Provoziert dich das denn doch nicht so letztendlich, dass dein Geliebter nicht sagt, ich entscheide mich ganz offiziell für Sophie? Also das war eigentlich von Anfang an klar. Mhm. Also hast du dich auch mit arrangiert? Ja, es ist halt natürlich auch, es gibt die Möglichkeit nicht. Das heißt, ich müsste eigentlich alles aufgeben. Mhm. Ja. Weißt du, dass ich wirklich glaube, dass du überhaupt gar keine andere Möglichkeit im Moment hast, als alles auf dich zukommen zu lassen? Ja. Du willst dich ja auch nicht von dem, du willst dich ja von dem Schauspieler auch nicht trennen. Nein. Auch nicht. Du willst, also ich liebe ihn auch wirklich. Mhm. Das ist immer so, wenn man sich in Lügen verstrickt, dann ist man irgendwann an einem Punkt, wo man sich gnadenlos unwohl fühlt und letztendlich nur noch mit tausend anderen gegen Lügen agieren kann. Und das ist einfach eine blöde Situation. So weit sollte man es eigentlich gar nicht kommen lassen. Aber damit ist dir jetzt auch nicht geholfen mit dem Spruch. Nee, natürlich nicht. Ich meine, momentan kommt mir das vor, als würde ich so praktisch auf den Vulkanausbruch warten. Mhm. Also ich kann einfach nichts tun. Vielleicht ist es auch ganz, vielleicht, es könnte ja sein, wenn du es jetzt einfach mal, ich sag mal, aussitzt, ne? Mhm. Du wartest ab, was passiert. Vielleicht passiert ja auch irgendetwas, was die ganze Situation bereinigt. Könnte ja auch sein. Vielleicht ist der große Knall gar nicht so schlecht. Hm. Drehst dir mal so hin, anders kannst du es nicht sehen. Du kannst nichts machen. Du bist völlig gebunden. Tja, das ist leider so. Mhm. Also ich habe auch wirklich schon hin und her überlegt, welche Möglichkeit ich irgendwie habe, da rauszukommen. Aber zieh doch nach Los Angeles. Ja, klasse. Ich kann einfach nicht alles aufgeben. Mhm. Ich habe auch hier eine Zukunftsstudium und mein Sohn hat auch Freunde, Verwandte und alles hier. Mhm. Ich kann es nicht einfach alles aufgeben. Da ich diese Hintergründe ja auch nicht weiß, warum du deinem Mann oder deinem Ex-Freund den Sohn entziehst, ist es noch schwieriger für mich, da was zu sagen. Und das können wir wirklich hier nicht aufdrücken. Ja, das ist im Prinzip nicht wichtig. Für mich ist es einfach nur wichtig, wenn der Sohn sagt, ich möchte meinen Vater nicht mehr sehen. Dann ist es im Endeffekt egal, warum. Also es sind halt tausend Gründe. Du musst jetzt die Lüge ertragen und aushalten und sehen, welche Konsequenzen jetzt kommen. Das ist so. Sage ich dir als außenstehender Mensch. Ja, offensichtlich. Ich bin gespannt auf das erste Paparazzi-Foto. Dankeschön. Naja, das habe ich nicht ernst gemeint jetzt. Ja, das kann passieren. Auf dass du gut doch irgendwie da rauskommst aus dieser ganzen schrecklichen Nummer. Das hoffe ich auch. Sophie, alles Gute. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Dankeschön, dir auch. Ja. Tschüss. Jetzt kommt Nadine. Nadine ist 21. Hallo. Hallo. Großes Problem mit meiner Schwester. Und zwar ist sie seit 7 Jahren verheiratet mit meinem Schwager und sie ist 25 und er ist 28 und sie hat vor 3 Monaten ihre Halbschwester, mit der ich aber nichts zu tun habe, weil wir verschiedene Väter haben, hat sie die aufgenommen, weil sie Probleme zu Hause hatte und so weiter. Ja, und in den 2 Wochen, wo sie da gewohnt hat, hat sie was mit meinem Schwager angefangen. Und dieses Mädchen ist 15. Tja, und jetzt ist mein Schwager ausgezogen. Und meine Schwester ist so am Ende, dass ich nicht mehr weiß, wie ich ihr helfen soll. Sie war jetzt 2 Wochen bei uns und bei meiner Mama. Und die ist einfach am Ende. Also, wir rekonstruieren nochmal. Diese Halbschwester hat mit dem mit dem Schwager, nee, der Schwager hat mit der Halbschwester etwas angefangen. Nadine? Hallo? Hallo? Jetzt ist uns die Leitung weggebrochen. Versuchen wir das nochmal. Machen wir weiter mit Lauro. Lauro ist 15 Jahre alt. Hallo? Ciao. Ciao. Bist du ein Italiener? Das ist richtig, ja. Wie schön, dann sagt man Ciao. Ciao. Genau. Lauro, was ist los? Ja, mein Thema ist Liebe übers Internet. Liebe übers Internet? Genau. Warum ist das dein Thema? Weil ich mich in ein Mädchen verliebt habe, das ich im Internet getroffen habe. Habt ihr schon Fotos ausgetauscht? Nein, noch nicht. Wann wir hast du... telefonieren halt eben nur 3-4 Stunden am Tag. Achso, ihr telefoniert, so weit ist es dann doch schon. Ja. Wie habt ihr euch im Internet kennengelernt? In so einem Chat-Room, Raum? Genau, genau. Ja. Und wie seid ihr da aufeinander aufmerksam geworden? Was hat dich da an ihr interessiert? Keine Ahnung. Sie hat doch so interessante Sachen geschrieben. Was denn zum Beispiel? Uff, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber irgendwie hat sich scharf gemacht. Nicht scharf gemacht? Nein. Das hat auch interessiert gemacht, sagen wir so. Ja. Ja. Wie lange läuft das jetzt schon? Seit einer Woche. Seit einer Woche. Und dann habt ihr angefangen zu telefonieren? Also nee, wir haben gleich am ersten Tag gleich Telefonnummern. Ich habe ihr meine Telefonnummer gegeben und dann hat sie mich gleich am nächsten Tag angerufen. Und wie alt ist sie? 17. 17. Und jetzt telefoniert ihr jeden Tag 3-4 Stunden? Ja. Lauro, wer zahlt das? Meine Eltern. Wissen die, was du da machst? Ja, wir wechseln uns ab. Sie ruft mal an, ich ruf mal an. Wohnt ihr denn weit weg? Wuppertal. Und du? Wolfenbüttel. Wie weit ist denn das entfernt? Das liegt bei Köln, also Köln ist ungefähr... Also nicht so weit weg ist das dann? Naja, 400-500 Kilometer bestimmt. Ja doch, so weit, ne? Ja. Ja, das Wuppertal bei Köln liegt, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo Wolfenbüttel liegt. In Niedersachsen, glaube ich, ne? Genau. Ja. Und was unterhaltet ihr beiden Süßen euch da in 3-4 Stunden? Keine Ahnung, manchmal schweigen wir uns auch nur an. Ehrlich? Und ich habe einfach, sie hat mir jetzt gesagt, dass sie sich in mich verliebt hat und... Ja. Ich habe tierisch Angst davor, ihr irgendwie ein Foto zu schicken oder sie zu treffen, dass ich irgendwie nicht ihren Ansprüchen entspreche. Hast du denn die Wahrheit gesagt, dass du erst 15 bist? Ja, das weiß ich. Ja. Und das ist ihr egal? Das ist ihr egal. Mhm. Und du hast Schiss, dass du ihr nicht gefallen könntest? Ja, und dass es irgendwie nicht funktioniert, dass ich verletzt werde irgendwie. Mhm. Ja. Mhm. Oder dass sie mich verarscht, keine Ahnung. Ja, hast du die Sorge, dass sie dich jetzt die ganze Zeit schon ein bisschen verarscht hat? Ich glaube schon. Echt? Ja, das kann sein. Ja, das ist ja eine harte Vermutung. Warum? Keine Ahnung, weil sie halt eben auch älter ist. Ja, aber das muss ja nicht unbedingt der Grund sein. So viel älter ist sie, wenn sie jetzt 20 wäre, dann würde ich auch sagen, Vorsicht. Ja, das wäre eine alte Frau dann gegen dich. Mit 17 könnte ja, was gibt's ja nun? Ja, keine Ahnung. Hast du denn bei den Gesprächen so ein Gefühl, dass da was nicht stimmt? Keine Ahnung, also wirklich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Welche Themen schneidet sie denn so an? Auch Themen? Über den Tag unterhalten wir uns meistens immer. Mhm. Auch viele persönliche und intime Sachen schon besprochen worden? Nee, sie ist dafür zu schüchtern. Sie bekommt immer Gänsehaut, wenn ich ihm irgendwas sage, was Nettes. Ja, das ist doch schon mal gut. Weißt du, wenn die dich jetzt irgendwie ausfragen würde, auch so ganz intime Dinge, dann würde ich die auch schon... Sie fragt mich gar nicht. Also ich laber einfach drauf los und sie sagt immer, oh, ich krieg Gänsehaut schon auf. Also du bist da der Zieher am Telefon. Ja, das kann schon sein. Du führst das Gespräch. Ja, manchmal. Manchmal weiß ich auch nicht, was ich sagen soll, weil sie haut mich echt um. Ein Wahnsinns-Vibe. Sag mir bitte, warum du die so gut findest. Ich weiß nicht. Doch, du musst es mir irgendwie ein bisschen erklären. Hat die eine tolle Stimme? Oder das hat die, auch. Das auch. Ihr Stil gefällt mir einfach. Wenn sie mir beschreibt, wie sie sich anzieht, bin ich unheimlich echt. Das ist unheimlich echt. Wie zieht sie ist mir auch noch so seelenverwandt. Sie denkt so wie ich. Sie mag das, was ich mag. Was ist denn das? Der Punkt, wo du sagen würdest, da sind wir am meisten seelenverwandt. Ja. Nee, sag mal so einen Punkt, zum Beispiel. Sie isst nicht gerne das Gleiche, was ich esse. Also wir hassen beide Spargel. Klar, das ist eine gute Seelenverwandtschaft, kann ich verstehen. Wir hören beide gleiche Musik. Was denn? So Hip-Hop, Soul, Black Music, ja. R&B. Ja. Und wir ziehen uns beide gleich an, so ein bisschen lockerer, sportlicher. Wer ist dabei hier? Ich höre da irgendein Geräusch im Hintergrund. Das ist mein Cousin. Ach so, der ist eingeweiht in die ganze Sache. Genau. Mhm. Ah, Lauro. Also der nächste Schritt ist wirklich, da musst du jetzt auch ein Kerl sein. Jetzt ist der nächste Schritt, die Fotos auszutauschen. Und wenn das eben nicht funktioniert, dann funktioniert es eben. So ist es nun mal. Das ist nun mal so im Leben. Tja. Also ich wurde echt zu oft von irgendwelchen Mädchen verarscht. Also ach, Laura, was meinst du, wie oft du noch verarscht wirst von Frauen? Das ist erst der kleine Anfang. Da kommen noch viel härtere Sachen. Ja. Lass es dir von einem sehr alten Mann gesagt sein. Nein, du hast Angst, dass du verletzt wirst, ne? Ja. Mhm. Hat sie denn schon was angesprochen mit den Fotos, dass sie gerne mal sehen würde, wie du aussiehst? Nee, eigentlich noch gar nicht. Hat sie vielleicht auch Angst? Könnte auch sein, ne? Keine Ahnung. Ja, aber es muss jetzt was geschehen. Ihr könnt jetzt nicht bis zum Rentenalter jeden Tag vier Stunden telefonieren. Das geht nicht. Nee, das geht irgendwie wirklich nicht. A, kostet das eine irre Stange Geld. Und du bist ja, ganz ehrlich, unter uns Jungs, du bist ja auch scharf drauf, mal sie anzugucken, ne? Oh, nicht nur das, nicht? Domian. Du wirst sie auch ganz gerne mal anfassen, ne? Oh, und wie? Überall. Überall auch sogar. Hast du ja schon mal eine längere Zeit eine Freundin gehabt? Ja, immer so über 3-4 Monate mal. Ja. Ja, ich hatte schon so viele Freundinnen. Wann hast du denn angefangen mit der ersten Freundin? Du bist 15. Also meinen ersten Sex hatte ich mit 12, 13. Ja, so früh schon? Ja. Bist du sehr locker erzogen von zu Hause? Ja, und wie? Und was heißt denn und wie? Ja, meine Eltern stecken halt eben Kondome zu und sowas. Ehrlich? Das finde ich aber sicher. Das meine Mutter hat gesagt, meine Eltern sind getrennt, aber. Und du redest ganz offen auch mit deiner Mutter über solche Sachen? Jein. Aber schon ganz okay so. Ja. Mhm. Ja, da kommt so der heißblütige Italiener in dir zum Vorschein. Ne? Ich merke schon, wenn du die Frauen da vernascht, was das Zeug ist. Mann. Was meint deine Mutter denn? Hast du mit der auch drüber geredet? Nein. Das dann doch nicht? Nee, das dann doch nicht. Was da rede ich lieber über meinen Cousin, mit meinem Cousin darüber. Wie alt ist der Cousin? Der ist 17, so alt wie sie. Der ist so alt wie sie. Was meint der Cousin denn? Der hat eigentlich bis jetzt total wenig darüber gesagt. Er meinte, mach was du willst, zieh deine Show ab. Ach, ziehst du auch ein bisschen Show ab am Telefon? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, sonst würde ich nicht bei dir anrufen, wenn ich Show abziehen würde. Lauro, versprich mir, dass du sie morgen bittest, dass sie ein Foto von dir schickt. Ja. Und du versprichst ihr, dass du ihr ein Foto von dir schickst. Ja, ich versuch's. Und dann werden wir beide nächste Woche Mittwoch nochmal miteinander telefonieren. Geht das? Oder musst du dann in die Schule? Kannst du sagen? Ach, das ist egal. Ich gucke öfters so mehr mitten in der Woche. Echt? Also sagen wir mal Mittwoch. Da müssten die Fotos eigentlich angekommen sein. Ja. Und dann erzählst du mir, wie es weitergegangen ist. Ja. Und wir werden uns alle an dich, der du super nett bist, erinnern. Dankeschön. Ja. Darf ich nochmal ganz kurz was zu Christina sagen? Ja. Christina, du bist das Tollste, was mir in meinem ganzen Leben passiert ist. Ich liebe dich wahnsinnig. Hey, hoffentlich. Guckt sie die Sendung manchmal? Ja, das hat sie mir erzählt. Ehrlich? Ja. Kann das auch sein heute Abend? Ich hoffe es doch. Ja, da hast du dich natürlich jetzt total erkannt, ne, in der Stimme. Ja. Christina heißt sie. Ja. Christina, schick dem Lauro mal ein Foto. Und der Lauro macht das auch. Mhm. Es ist dir ein bisschen mulmig. Wer, mir? Ja. Ja, ich weiß nicht, jetzt kriege ich irgendwie auch Gänsehaut. So viele Leute haben zugehört. Ja, total viele, aber das ist ja völlig egal. Wenn die Fotos, das beraten wir dann nächste Woche, ja. Wie das dann weitergeht. Ich meine, dann liegt ja eine andere große Hürde vor euch, ne? Mhm. Nämlich diese 400-500 Kilometer. Ja. Hast du da schon mal drüber nachgedacht, wie das gehen soll? Keine Ahnung, Ferien vielleicht verbringen oder Wochenendticket, wo ich dann ein paar Stunden durchfahren muss. Aber irgendwie klappt das schon. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt 500 Kilometer Wuppertal-Wolfenbüttel. Ja, das kann so ungefähr sein. Ich weiß nicht genau. Ja. Also ich habe ja noch keinen Führerschein, keine Ahnung. Sie wohnt bei ihren Eltern noch, ne? Ich glaube ja. Hat sie schon irgendwas erzählt, ob sie den Eltern darüber was berichtet hat, über euren Kontakt? Nee. Weil die merken das auch spätestens bei der Telefonrechnung dann, ne? Also ich habe ihr ein kleines Geschenk geschickt und die Mutter hat dann eben den Absender gelesen, meinte, oh, hast du ja wohl wieder einen neuen Verehrer. Aha. Aber mehr war da auch nicht. Darf ich dich fragen, was das für ein Geschenk war? Ja, sie steht tierisch auf George Clooney und da habe ich ihr ein Riesenposter von George Clooney geschickt. Ja. Ich habe eine Karte drauf, was draufgeschrieben und eine Rose halt eben mit reingepackt. Ja, das hat super, super nett. Ja. Und wie fand sie das? Total geil, meinte sie. Lauro. Und mir eins verspreche ich, den Heiratsantrag an ihr mache ich über deine Sendung. Ja, und ich komme zur Hochzeit. Ja, ich lade dich auf jeden Fall ein. Ehrensache, ich komme auf jeden Fall vorbei. So, Lauro, wir verbleiben jetzt, die Sendung ist zu Ende, wir bleiben so, dass wir beide nächste Woche Mittwoch miteinander telefonieren. Ja, machen wir. Und dann erzählst du mir von Christina, wie sie reagiert hat und ob sie dir gefällt. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Jo, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ich habe ja keinen Sohn, aber so einen Sohn würde ich mir wünschen. Ja, so pfiffig ist und so aufgeweckt. So, meine Lieben, das war's für diese Woche von uns, von Domian. Und ich sage ganz herzlichen Dank an meine Mitarbeiter, an die Menschen im Hintergrund, an Gerald Baas, Ute Schneider, Nils Dagefeld, Frank Schenking Roland Lohr, Nina Hellenkämper, Jeanette Krause, Marc Sommer, Heike Schmidt, Axel Rottländer, Elke Büchter, Petra Grützmann und Peter Ofsianowski. Und ich mache jetzt nochmal den Hinweis, jetzt gleich hier im WDR Fernsehen kommt No Talk. Und dann könnt ihr Alfred Biolek, Jürgen Domian, Arabella Kiesbauer, Günther Jauch, Giovanni Di Lorenzo, Roger Wilhelmsen und Bärbel Schäfer schweigen sehen. Eine halbe Stunde lang schweigen sehen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag bei Domian, 1 Uhr, Talkshow, Telefon-Talkshow, offene Talkshow. Macht's gut, bis dahin, ciao.